Auch von die Arbeit ab, ab, ab. Schneller zu deinem Gang. Bum, bum, lam. Bum, bum, dam. So Werk, so Werk. Auf an die Arbeit, du Pferd. Hopp, hopp, mach schneller, tue deinen Gang. Hopp, auf, klotz ran. Auf, auf. Ran, ran, ran. So Werk, so Werk. Auf an die Arbeit, du Pferd. Hopp, hopp, mach schneller, tue deinen Gang. Hopp, auf, klotz ran. Auf, auf. So Werk, so Werk. Auf an die Arbeit, du Pferd. Hopp, mach schneller, tue deinen Gang. Zicke, zacke, zacke, zacke. Heu, heu, heu. Auf ran, auf dann. Bum, bum, lang. Bum, bum, dann. Zu Werk, zu Werk. Auf an die Arbeit, du Pferd. Hopp, hopp, mach schneller, tue deinen Gang. Lauf, lauf. Hopp rauf, hopp ran. Auf, dann. Da da da da Rad an, Rad ab. Da da da da da da Rad ab. Oh ja. Oh ja. Op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op. Bum, lang, bum, bum, dann. Bum, bum, dann. Zu Werk, zu Werk, zu Werk. Auf an die Arbeit, du Werk, Werk. Schneller tue deinen Gang. Lauf, lauf, hopp, rauf, hopp, ran. Auf, dann. Da, da, da, da, radab, radab. Da, gab, da, da, da, dam, radab. Oh ja, oh ja, oh ja.